Khatun, 13 Ahau. Khatun, 13 Ahau, 1520 bis 1539. Profesiado des Chilambalam Chopin Nawat von Mani. 13 Ahau war das Ende. Die Mondphase des Khatun. Die Wiederkehr des Mondes der Iza. Die Wiederkehr des Mondes der Hauptstadt. O meine Väter. Im siebenten Jahr des Khatun, 1527, landet der Adelantado Francisco de Montejo mit einer erlesenen Truppe von 300 Mann und in Begleitung seines Sohnes an der Ostküste von Yucatan und nimmt das Land in Besitz für den König von Kastilien. 1527. Francisco de Montejo von Naumpat auf Cozumel freundlich empfangen. Geht nördlich von Tulum ans Festland. Gründung von Salamanca de Xela. Die Spanier vom Klima krank, die Indianer wenig hilfsbereit, die Spanier murren. Wie bei Cortés, Zerstörung der Schiffe durch Montejo. Marschiert in den Norden, am Ende der Kräfte. Naumpat vermittelt Empfang in Ekap. 2 Monate Ekap, 2 Monate Conil. 1528. Kreuz und quer durch die Provinz Ekap, in die Provinz Chiquinchel, Chauhuaca. Die Stadt nachts von den Maya verlassen, am Morgen angegriffen. Sieg der Spanier durch die Bluthunde und Pferde. Gegen Aque. Große Schlacht bei Aque. 12.000 tote Indianer. Schwere Verluste an Pferden und Hunden. Weiter hin und her durchs Land. Wahrscheinlich bis Chichen Itza. Zurück nach Salamanca. Dicht besiedelte Länder. Ein halbes Jahr ist vergangen. 60 Spanier haben überlebt. Mit Nachschub Expedition nach Süden. Parallelaktion zu Land und zu Meer. Montejo mit dem Schiff nach Chetumal, will sich Guerrero sichern, schickt einen Brief. Gonzalo, mein Bruder und besonderer Freund. In Erinnerung rufen, dass ihr Christ seid. Daran denken, Gott und dem König zu dienen. Beschwöre ich euch, lasst euch nicht durch den Teufel davon abhalten, zu tun, was ich sage. Freunde bleiben, Lohn und Ehren erwarten euch. Antwort Guerreros mit Holzkohle auf der Rückseite des Briefes. Senor, ich küsse euer Gnaden Hände. Da ich ein Sklave bin, habe ich nicht die Freiheit, zu Ihnen zu kommen, selbst wenn ich mich an Gott erinnern sollte. Sie, hoher Gebieter, und die Spanier werden immer einen sehr guten Freund in mir finden. Die Spanier von Guerrero durch falsche Informationen von Indianern systematisch in die Irre geführt. Die Spanier ziehen ab. Montejo beschließt Umorganisation der Conquista von der Westküste aus. Neuspanien im Rücken, und als Basis Tabasco. 1529, die Fremden haben Yucatan verlassen. Die Feiern der Khatun-Mitte stehen kurz bevor. Sie sind der zeremonielle Anlass, den Sitz des kommenden Khatun, seinen Jaguar und Sprecher zu bestimmen. Bedeutungsschwer fällt die Khatun-Mitte mit dem Beginn einer neuen Kalenderrunde zusammen. 1531, zweiter Versuch der Conquista. Der Adelantado nimmt Campeche als Basis, gründet Salamanca de Campeche. Campeche und Arcanul akzeptieren die Oberhoheit der spanischen Krone. Expedition ins Zentrum und nach Norden. In Mani von Tutulchiu wie Freunde empfangen. Weiter im Osten nur Widerstand. Unzufriedenheit von Arcanul und Campeche durch Einführung der Encomienda. Große Allianz gegen die Spanier unter Führung des Nachi Kokom von Sotuta. Der Adelantado mit nur 40 kranken Leuten in Salamanca de Campeche. Die anderen auf Eroberung im Landesinnern. Am 11. Juni Angriff der Maya auf Salamanca. Die Schlacht am Tag des heiligen Barnabas. 20.000 Indianer blutig zurückgeschlagen. Noch heute feiert Merida den Tag. Campeche und Arcanul ganz unter Kontrolle gebracht. 1532, Unterwerfung der Nordprovinzen durch Montejo el Mozo. Serpetsch und Arquinchel akzeptieren freiwillig die Oberhoheit der spanischen Krone. El Mozo ins Gebiet der Cupul gründet eine Ciudad Real bei Chichen Itza. Liest den Kaziken der Cupul das Requerimiento vor. Nakom Kupul antwortet für alle. Wir haben schon, ihr edlen Herren, unsere würdigen Herrscher, König Kokom von Sotuta, Naum Petsch, König der Petsch, Namash Chell, König der Chell. Fremde Krieger, wir hier sind die Iza. 1533-34, Aufstand der Kupul. Die südlichen Provinzen schließen sich an. Belagerung der Spanier in der Ciudad Real. Heimliche Flucht. Der Adelantado mit 120 Mann frischen Truppen trifft El Mozo bei den Ruinen von Tiho. Wertvolle Beute fehlt, das Unternehmen zu finanzieren. Der Adelantado hat 50.000 Castellanos Schulden. Aber der Westen ist fest in der Hand der Montejos. Da ziehen sagenhafte Berichte von der Eroberung des Goldlandes der Inka die Leute ab. Mit den letzten Getreuen zurück nach Tabasco. 1535 haben die Spanier Yucatan wieder verlassen.